Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberteam mit dem Zeilenende und mir, dem Aushilfs-Jedi, der heute etwas über die Naturwissenschaft erzählt, und zwar über die Chemie. Aber wir beginnen mit dem Zeilenende und er wird uns etwas erzählen über die Technik. Technik. Schön. Ja, voll schön. Muss ich hier wieder einsteigen? Soll ich anfangen? Das ist mir gleich. Also ich kann anfangen, wenn du möchtest. Ja, ich kann auch anfangen, wenn du dich jetzt hier zurückgesetzt fühlen möchtest. Nee, also es ist eigentlich schon eine ganz gute Idee, dass ich hier anfange, kurz und knapp, und dann können wir bei dir wieder ausfasern lassen, also so wie immer. Ich habe einen Wikipedia-Artikel mitgebracht, der wieder mal über die zufällige Artikelfunktion erschienen ist. Und der Artikel ist überschrieben mit ÖBB 2070. Weißt du, worum es geht? ÖBB 2070. Ja. ÖBB. Österreichische Bundesbahn, und da wird wahrscheinlich jetzt um irgendeine Lok von. Richtig, es geht um Eisenbahnen. Die Reihe 2070 der ÖBB ist eine dieselhydraulische Verschublokomotive, und allein das Wort Verschublokomotive ist schon total toll. Ist nämlich österreichisch für Rangierlokomotive, und sie hat die Radsatzfolge B-B'. Die Baureihe wird auch Hector genannt und wurde von Foslo MAK mit der Herstellerbezeichnung G800 BB zwischen 2000 und 2004 gebaut. Wir sprechen also über Rangierlokomotiven. Okay. Ja. Wie viel Ahnung hast du von Eisenbahntechnik? Ich weiß, dass wenn du irgendwo in einen Sackbahnhof reinfährst, oder Kopfbahnhof auch, ja, dass du dann am besten den ganzen Scheiß, der an der Lok dranhängt, von der Lok lösen musst, außen der Lok dranflanschen musst, und dann fährst du mit dem mit der neuen draußen rangeflanschten Lok weiter und lässt die Lok, die da steht, stehen. Genau. Erstmal. Und Richtig. Die muss dann irgendwann raus und irgendwo umgedreht werden, um dann selbst wieder als Zuglok zu gelten. Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, du vergisst. Wir hatten sowas wie, einen Sackbahnhof damals. Doch. Ja, es ist ein sogenannter Kopfbahnhof auch genannt. Ja, ich sag ja, Kopf- oder Sackbahnhof. Genau. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel über, die haben den Wikipedia-Artikel geändert, die Schweinebacken. Ich will auch gar nicht so viel über Eisenbahntechnik sprechen, also letzten Endes ist die ÖBB 2070 eine ganz unspektakuläre, ganz normale Rangierlokomotive, die halt in irgendwelchen Güterbahnhöfen dafür zuständig ist, irgendwelche Güterwagen hin und her zu schieben und irgendwelche Passagierwagen zu nehmen, um die damit zusammenzusetzen, damit irgendwelche Personenlokomotiven die alle wieder rausziehen. Aber da. Ah, genau, den habe ich gesucht. Und zwar über den Einsatz dieser Lokomotiven. Die Lokomotiven werden überwiegend im Verschub sowie im Güter- und Bauzugdienst eingesetzt. Ne? Sie lösten hierbei die bisher in diesem Bereich eingesetzten älteren Lokomotiven der Reihen 1040 und 2048 zur Gänze und die Baureihen 2060, 62 und 67 weitgehend ab. Die Loks wurden ursprünglich von drei Standorten aus eingesetzt. Wels, Wien und St. Pölten. Inzwischen sind sie auch in den Westen Österreichs vorgedrungen und erledigen Verschubaufgaben, zum Beispiel in den Verschiebe- und Frachtenbahnhöfen von Wörgl, Hall in Tirol und Innsbruck. Ich fand das aus, ich habe mir das poetisch so schön vorgestellt, wie den Lokomotiven irgendwann langweilig wurde in Welswien und St. Pölten und wir sind dann in den Westen Österreichs vorgedrungen sind, um neue Zivilisationen zu entdecken. Dachte ich mir so. No lock has gone before. Ja, was geht in Thomas der kleinen Lokomotive denn so vor, wenn es beschließt, dass es in St. Pölten zu langweilig ist? Und warum zum Henker landet man dann in Wörgl und Hall in Tirol? Genau, das fand ich eigentlich sehr schön. Und es gibt aber tatsächlich was Interessantes, weil wenn man sich so denkt, so eine ja, Rangierlokomotive oder Verschublokomotive, wie wir Österreich-Konnoisseurinnen und Konnoisseure und Konnoisseur-Bombats so sagen, wenn man da ein bisschen weiterliest. Manchmal werden Lokomotiven ja für spezielle Einsatzzwecke umgebaut. Es ist so, wie manche Autos für spezielle Einsätze umgebaut sind. Wenn man beispielsweise einen kleinen Penis hat, dann macht man ein Porsche-Symbol vorne drauf. Oder wenn man Papst ist, dann kriegt man einen Glaskasten hinten drauf. Na, wir kennen das alles. Und so passiert das auch mit manchen Lokomotiven. Und bei der ÖBB 2070 ist es jetzt so, dass da zwei Rangierlokomotiven für die Badener Bahn umgebaut worden sind mit einer WTAG-Anlage. Das ist, um so Signale zu lesen, ganz banal gesagt. Und das Interessante ist dann, dass die Badener Bahn aber landläufig gesprochen eine Straßenbahn ist. Und ein Teil dieses Schienennetzes ist allerdings auch eine, und Straßenbahnen brauchen keine Rangierlokomotiven. Aber ein Teil dieser Badener Bahn ist ein Schienennetz, des Schienennetzes ist Vollbahn. Und so kann es dann vorkommen, dass da nicht nur munter rangiert wird, sondern über diese Straßenbahnschienen einfach Güterzüge rollen. Und das fand ich unglaublich witzig. Karlsruhe hat eine andere Spurweite als die Stuttgarter Straßenbahn. Und der Karlsruher Bürgermeister kann mit seiner Stadtbahn bis nach Stuttgart in den Hauptbahnhof fahren und da ganz geschmeidig ankommen. Das ist in der Tat richtig, aber das Karlsruher Stadtbahnmodell ist auch besonders. Und bei Bahngays in der ganzen Welt, die würden jeden Gangbang dafür sein lassen, um mit der Karlsruher Straßenbahn zu fahren. Okay. Aber ich fand das trotzdem sehr witzig. Also es gibt dann tatsächlich, wenn man sich Bilder von dieser Badener Bahn anschaut, es gibt dann so, du siehst so Straßenzüge, wo in der Mitte irgendwelche Straßenbahnschienen verlegt sind und dann fährt da halt trotzdem eine Güterlokomotive einfach drüber. Und das ist ziemlich antiquiert. Also das gab's früher, dass das irgendwelche Nebenbahnen oder so waren. Es gab da Rhabarberschlitten hieß das Ding in da, wo ich aufgewachsen bin. Da haben die Bauern dann ihr Gemüse mit auf den Markt gebracht, war auch eine Straßenbahn. Aber dass sich das bis heute gehalten hat und dass man dafür extra noch Rangierlokomotiven umbaut, fand ich faszinierend. Und ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie konservativ Österreich doch ist. Ja. Hast du Fragen zur ÖBB 2070? Möchtest du wissen, in welcher Farbe sie meistens lackiert ist? Ja, bitte. Sie ist rot. Österreich. Welche Überraschung. Ja, Rangierlokomotiven. Welche Überraschungen sind eigentlich immer rot? Nein, Verschublokomotiven. Ich muss mir das angewöhnen, sie Verschublokomotiven zu nennen, weil das ist eigentlich ein sehr passender Begriff. Sie verschieben nämlich Wagen. Oh, okay, es ist eine Schublok, keine Zuglok. Eine Verschub, ja. Wir sind auch ein Themenverschub-Podcast. Oder ein Themenrangier-Podcast. Gut, ich glaube, die sind eine der kürzesten Folgen in dieser ganzen Geschichte, weil wenn ich jetzt dann direkt mit meinem Thema anfange. Geht's auch um Eisenbahn? Nee. Schade. Wir reden von einer Flüssigkeit. Ich trage kann man die in Namen. Kann man die in Kesselwagen transportieren mit der Eisenbahn? Ja, bestimmt. Juhu! Ich trage mal vor. Also es ist eine 1,4-Dihydroxybutan. Okay, es ist irgendwas Organisches, ja. Oder 1,4-Butylenglykol. Oder auch Tetramethylenglykol. Oder Tetramethylenglykol mit C geschrieben. Oder es gibt auch den einfachen Namen, den man dem Ding einfach gibt. 1,4-Butandiol. Total toll. Ja, es geht irgendwie um irgendeinen Alkohol. Nee. Es geht um einen zweiwertigen Alkohol. Ich habe ja nicht gesagt, ob es ein einwertiger oder ein zweiwertiger und ein vierwertiger. Sie haben nur gesagt, dass es um einen Alkohol geht. Also, ich glaube, wir können dem Ding so ein bisschen Fleisch geben. Fangen wir doch mal einfach mit den einfachen C-H-Verbindungen an. Wir fangen an mit C. Wie viel Verbindungen kann das eingehen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe Chemie nach der 11 abgewählt. 4! Ja, ich auch. 4. C vier. Hat 4 Ärmchen. Ja. Ein H hat wie viele Ärmchen? 2? Nee, 1. Einen. Ja? Ja. H ist links oben im Periodensystem. Das allererste hat ein Ärmchen. So. Also fangen wir an mit C. H. 4. Ist H nicht rechts? Egal. Hä? Nee. H ist links oben und HE ist rechts oben. Helium. Okay. Also. Helium ist ein Edelgas. Also H ein Edelgas. Also Wasserstoff ist links, Helium ist rechts. Genau. Okay. So. Also. Machen wir ein bisschen Bildungspodcast. CH4. Ja? CH4 ist was? Der vierte Schweizer. Ja, genau. CH4 ist Methan. Okay. Kennen wir woher? Aus Kuhpups. Oder aus Menschenpups. Ja, aber in Kuhpups ist ja das größere Problem. Gut, dann machen wir einfach mal 2 Cs, die sich die Händchen reichen. Und da packen wir wie viele Hs drumrum? 8. Wenn die Cs sich gegenseitig festhalten, dann ist da gar kein Platz. Dann hat jedes C ein Ärmchen weniger. Aber wenn die sich mit allen Ärmchen festhalten, dann ist gar kein Platz mehr für H. Ja, aber du hast, wenn die Cs müssen sich mindestens gegenseitig festhalten. Ja. Also hast du außen wie viele Plätze? 6. Genau, C2, H6. Nennt sich wie? Doppelpups. Doppelpups, genau. Das berühmte Ethan oder auch Doppelpups. Okay. Gut. Das ist alles noch ziemlich flüssig, gasförmig. Dann ja. gehen wir weiter. C3, H. Sieben. Neun. Acht. Okay. Du hast immer oben 6, oben 3, unten 3 und an den Seiten jeweils nochmal 1, weil die zwischendrin halten sich die Cs hier aneinander fest. So. Was kommt danach? Methan, Ethan? Butan? Nein. Propan? Kennen wir vom Grillen? Propangas. Ja. Genau. Und die nächste Stufe? C4. C4 kenne ich vom Sprengen. Und C4H10. So. Okay. Das ist dann Butan. Butan. Okay. Butan kenne ich aus dem Geografieunterricht. Das ist irgendwie so ein komisches, absolutistisches Kaiserreich, nur dass es nicht Kaiser heißt, irgendwo in Südostasien. Ja, hat aber ein H mit drin. Butangas hat kein H drin. Hast du nicht gerade gesagt, dass da ganz viel H drin ist? Ja, aber das ist H10 oder so? Ja, aber außen. Das H ist außen, nicht drin. Das ist sehr verwirrend. Gut, wenn du jetzt an dieses H, wenn du statt einem H da ein OH dran machst, ja, dann hast du einen Alkohol. Wenn du auf die andere Seite auch nochmal ein OH dran machst, OH, dann hast du viel Alkohol. Dann sagt man nicht mehr OH, sondern dann sagt man OH, also ein Diol. Sprich, ja, es ist dann nicht Butanol, sondern Butandiol. Das ist wie Ethanol, das wäre dann Ethandiol. Ja? Ja. Und die 1,4 sagen, das OH ist außen links und außen rechts. Also an der 1 und an der 4 gebunden. Okay. So, dieses Zeug wird für eine ganze Menge Sachen benutzt in der Chemie. Die wichtigste Frage zuerst. Kann man das trinken? Ich wollte jetzt gerade mal ganz kurz auf die Eigenschaften eingehen. Okay. Molare Masse brauche ich jetzt nicht anfangen. Aggregatzustand? Flüssig. Bei Zimmertemperatur. Aggregatzustand flüssig. So. Ich habe irgendwann mal Dichte gelernt, dass der Temperatur abhängig ist. Ja, jetzt pass auf. Dichte brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber Schmelzpunkt. Der Schmelzpunkt liegt bei 20 Grad Celsius. Ups. Interessant. Das heißt, es ist fest unter 20 Grad. Genau. Unter 20 Grad ist es eher, ja. Der Siedepunkt liegt bei 230 Grad Celsius. Ja. Also du merkst, aus diesem lustigen Butangas wurde auf einmal durch zwei OH-Gruppen was ziemlich Flüssiges. Kennst du aber auch von Ethanol und Propanol. Also wenn du eine OH-Gruppe dran machst, wird es meistens relativ gewichtig und flüssig. Okay. Ja, sonst könntest du dein ganzes Bierchen atmen. Es wär, manchmal denke ich mir, wenn ich das einfach einatmen könnte, wäre das viel schneller und effektiver. Manche Leute behaupten von mir, dass ich das wegatme. Gut, Dampfdruck brauchen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber was noch wichtig ist, die Löslichkeit. Und zwar ist 1,4-Butandiol vollständig mischbar mit Wasser. Oder auch löslich in Ethanol und Dimethylsulfoxid. Was auch immer. Ja, die physikalischen Eigenschaften, wollen wir da drauf eingehen? Sind sie wichtig? Machen wir mal schnell. 1,4 hat eine relative Gasdichte, eine relative Dichte des Dampf-Luft-Gemisches. Entsprechend ist es ansonsten relativ viskos erstmal, bevor es dann flüssig wird. Aber es ist nicht sofort fest irgendwie. Ja. Butandiol ist eine schwer entzündbare, brennbare Flüssigkeit aus der Gruppe der Alkohole. Genauer gesagt handelt es sich um ein terminales Diol. Du siehst, ich habe einen Chemie-Artikel gewählt. Ohne überhaupt die leiseste Ahnung Chemie zu haben, was es damit auf sich hat. Ja, aber also schwer entzündbar finde ich ja schon mal doof. Genau, also so ein bisschen weiß ich schon, worum es da geht, aber es gibt, man merkt so, wo die Grenzen an der Chemie sind, die man in der Schule hat. Also 1,4-Butandiol ist schwer, beziehungsweise sehr schwer flüchtig. Mit Wasser ist es vollständig mischbar, sowie gut löslich in Ethanol zum Beispiel. Also du kannst es zum Beispiel in Ethanol mischen. Mhm. Gefährliche chemische Reaktionen können bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden auftreten. Okay, ich kann es also nicht anzünden, aber ich könnte es mit Chlor mischen, um Bumm zu machen. Genau. Eine wässrige Lösung von 1,4-Butandiol bei 20 Grad Celsius, Zimmertemperatur, und einer Konzentration von 50 Gramm pro Dingenskirchen weist einen pH-Wert von 7 bis 8 auf. Ich glaube, das ist relativ normal, 7 bis 8, ne? Neutral. Ja, also, gut. Wenn du das Zeugs also reinballerst dir in Wasser gelöst, dann hast du damit sicherlich nicht so einen extremen Säurehaushalt. Ja. Verwendet wird dieses Zeugs in der chemischen Industrie als Zwischenprodukt, als Ausgangsstoff für Folgeprodukte wie Polyester, Polyamide, Polyurethan. Des Weiteren ist es ein Vorprodukt bei der Herstellung von Tetrahyfuran, einem bedeutenden Lösungsmittel und Ausgangsstoff für den Kunststoff Poly-THV. Eingetragene Marke. Okay, ist also ein Vorprodukt in der Kunststoffindustrie. Genau. Über den Weg gelaufen ist es mir, als mir ein Freund mal erzählt hatte, der hat als Chemiker gearbeitet und hat da Spinnversuche gemacht. Das heißt so Kunststofffäden. Mhm. Einfach quasi, dass du einfach bessere Kunststofffäden hast. Mhm. Ja. Total spannendes Produkt, ne? Total toll. Ich habe gemerkt, wie mein Kopf zwischenzeitlich den nächsten Italienurlaub geplant hat. Perfekt. Jetzt stell dir mal vor, du trinkst dieses Zeugs. In Ethanol gelöst? Entweder in Ethanol gelöst oder in Wasser gelöst. Was glaubst du, was dann passiert? Ich habe ein leichtes Sättigungsgefühl. Ja. Und, keine Ahnung, noch mehr? Halluziniere ich? Also, oder kriege ich Magenschmerzen? Wenn du dieses Zeugs zu dir nimmst, dann löst dein Körper da über einige Stufen, der macht eine Alkoholdehydrogenase und eine Aldehyd-Dehydrogenase und macht daraus dann Hydroxybutansäure. Was hat denn jetzt Aldi damit zu tun? Hydroxybutansäure wiederum. Ja, nicht so das Ideale, was du zu dir nehmen sollst. Weil tatsächlich. Ich kann dir mal hier die Namen vorlesen, wie das auch genannt wird. Also aus einer aus einem C4H10O2. Du merkst, zwei Sauerstoffe, vier Hs, also zwei OH-Gruppen. Mhm. Ja. Macht dein Körper ein C4H8O3. Das heißt, er nimmt zwei H weg und hängt einen Sauerstoff dran. Ja. Gut. Dieses Produkt kannst du, das, was du da hast, was dein Körper aus diesem 1,4-Butandiol synthetisiert quasi oder verstoffwechselt, kannst du auch so zu dir nehmen, dann brauchst du es in geringerer Menge und ich trage mal vor, wie es dann heißt. Y-Hydroxybuttersäure, Y-Hydroxybutansäure, Y-4-Hydroxybuttersäure, HGHB steht für die freie Säure, GHB, Sammelbegriff für alle Salze, die damit zusammenhängen, dann Y-Hydroxybutyrat, das sagt dir wahrscheinlich alles nur nichts. Oder auch Oxybat. Oder Anetamin. Oder, jetzt kommen vielleicht die Begriffe, die dir eher geläufig sind. Gamma, Fantasy, Liquid, Liquid X, Liquid E, Liquid Ecstasy. Jetzt sprechen wir über die interessanten Dinge. Mit anderen Worten, hättest du nicht gleich sagen können, dass es um Drogen geht, dann hätte ich nicht ganz so dumm dagestanden. Mit anderen Worten, dass das eigentlich Spannende ist, dieses Zwischenprodukt benutzen Menschen tatsächlich als K.O.-Tropfen. Die ballern Leuten dieses Zeug ins Getränk, ja, weil das Zeug ist ja nicht gefährlich. Ja. Das macht ja der Körper. Diese Verstoffwechselung macht ja der Körper. Das heißt auf Deutsch, die Leute benutzen 1,4-Butandiol in einer wesentlich höheren Dosierung, als weil es auch wesentlich wahrscheinlich einfacher ranzukommen ist, als eben quasi Drogen. Ja, also ich wollte gerade freundlich nachfragen, ob man das irgendwie frei verkäuflich bekommt im Großhandel. Ich glaube, wenn du bei BASF mal nachfragst, ich glaube, die haben da eine ganze Menge davon. Die sind der größte Hersteller von 1,4-Butandiol. Okay. Unter anderem wurde es auch von Sportlern als Dopingmittel benutzt, weil es noch Wachstumshormone freisetzt. Es wird in der Therapie benutzt, weil es natürlich Schmerzen lindert und so weiter und so fort. Also und Oxy ist ja auch ein klassisches amerikanisches Ding. Also wenn du in Amerika Schmerzmittel willst, kriegst du ja meistens irgendwelche Oxybate. Ja, dieses Zeugs wird eingesetzt als K.O.-Tropfen. Setze ich das mal auf die Einkaufsliste, also weniger wegen der K.O.-Tropfenwirkung, sondern wegen der berauschenden Wirkung? Warum nicht? Ja, also ich muss echt sagen, es ist... Fühlst du dich gerade ein bisschen wie Walter White? Nee, ich habe jetzt nicht irgendwie vor, Menschen dieses Zeugs zu kaufen und zu verkaufen. Aber ja, das war für mich so der Moment, wo ich dachte... Also als ich das damals gehört habe, dachte ich so, okay, ein bisschen Chemiewissen, was der Körper dann daraus macht, also organische Chemie und seine Wirkung auf den Körper im Körper und seine Verarbeitung im Körper, könnte schon ziemlich böse sein. Also ich kann ja jetzt nur von mir und meiner Erfahrung sprechen. Chemie hat mich nicht das gelehrt über das, was Substanzen im Körper anrichten, wie das, was ich mit den Substanzen angestellt habe. Und es hat auch nicht halb so viel Spaß gemacht, der Chemieunterricht. Gut, weil mir sonst keine zündende Idee kommt, kann ich höchstens noch die Zündtemperatur verraten. Die liegt bei 370 Grad Celsius. Das schafft so ein Feuerzeug? Keine Ahnung. Guck mal, live kurz recherchieren. Feuerzeugtemperatur. Bis zu 1300 Grad. Jawohl, wir können einen Molotow-Cocktail draus basteln. Gut, dann hat es eine Explosionsgrenze erreicht. Das ist schön. Gut, an dieser Stelle explodiert dann auch diese Folge, weil wir geben natürlich keine weiteren Tipps dazu. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss.